blauer, super billig ab 5 Cent telefonieren, Münzfernsprecher Hermannplatz. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört der Beratungsbus der GBWO. Das ist eine Einrichtung zur Betreuung von suchtkranken und obdachlosen Menschen. Hier steht, liebe Leserinnen, lieber Leser, die wohl auffälligste Form von Armut ist die Wohnungslosigkeit. Allein in Berlin leben tausende Menschen auf der Straße oder in ungesicherten Wohnverhältnissen. Persönliche Krisen, psychische Störungen, Sucht, Arbeitslosigkeit, hohe Schulden und soziale Isolation sind Kennzeichen für ihre Biografie und Lebensumstände. Seit 1994 arbeitet die GBWO, gemeinnützige Gesellschaft zur Betreuung wohnungsloser und sozial schwacher MBH, daran, dass einige dieser betroffenen Menschen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und Perspektiven entwickeln können. Die Geschäftsstelle befindet sich in Alt-Lichtenrade 128 Berlin. Ansonsten hier auf dem Hermannplatz geschäftiges Wochenmarkt treiben und keine weiteren Vorkommnisse erhalten.